Black, Kinderschreck, Platzokalypse. Erst rasieren, dann polieren, danach ab auf die Piste. Ich zieh ne Line, ihr zieht Leine. Ziegelstein aus dem Fenster auf euch Groupie-Schweine. Ich fahre auf dem Gehweg, egal wer im Weg steht. Die Reifen sind blutig, ein echter Mann hupt nicht und zieht ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Ich lade die Barrette. Verlasse Leichen, Teile und pussende Rapper. Meine Muskeln sind besser als deine Schutzgelderpresser. Wir sind zurück, genug Plutonium versteigert. Ich schäffe Kohle wie ein Krematoriumheizer. Meine Feinde sehen das eng wie Chinesen. Du siehst meine Gang, denkst Gremlins im Regen. Tarek ist der Boss, ganz in der Kost. Ihr seid Bogen, das geht aus an meine Steinbecke, Steinklotze. Ihr seid Bogen, wer bleibt oben? Fall lieber nicht auf den Boden. Bogen, Bogen, Bogen, Bogen, das geht raus an Tätowierte bei Kügen. Ihr seid Bogen, wer bleibt oben? Lass die Titten drin, zeig die Ellenbogen. Bogen, Bogen, Bogen. Morgens 9:30 in Deutschland, trifft mich Maredo. Der Sex, den du von deiner Frau bekommst, ist Placebo. Frisch rasiert, Mund voller Schweinebett. Deine Mutter ist wie meine Karriere, ich hab sehr viel reingesteckt. Ich mach die Reiterhof, Bitch ist klar an der Koppel. Verkehrte Welt, feigen lassen voller heißen Kartoffeln. Ich habe schlechte Laune, pass mir die Maurerbrause. Deine Frau hat keinen Spitzname, Catcher-Spalte. Bitte frage mich nicht, was ich von deinem Rap so halte. Es langweilt mich sogar, wenn aus meiner Crew ein anderer rappt. Oh ja, Baby, piss mich voll wie ein Schwangerschaftstest. Ich baue Tabakpflanzen an auf meinem Acker. Das Rap Deutschland, Kettenrocher, Massaker. Mein Schwanz ein knapper Meter, ich bin ein Attentäter. Ihr seid Bogen, das geht aus an meine Steinbecke, Fleischklotze. Ihr seid Bogen, wer bleibt oben? Fall lieber nicht auf den Boden. Bogen, Bogen, Bogen, Bogen, das geht raus an Tätowierte bei Kügen. Ihr seid Bogen, wer bleibt oben? Lass die Titten drin, zeig die Ellenbogen. Bogen, Bogen, Bogen, verdammte Scheiße, Tarek, die Bullen, versteck die Klunker. Sie stehen an der Tür, ich spül mich die Toilette runter. Es ist Partyalarm, ich krass mein Pavian-Arsch. Deine neue Firma hält mir meinen Kaviar warm. Gestern wollten sie mich boxen zu meinem eigenen Klingeton. Ich finde dich doch scheiße, wo ist mein Finderlohn?